Zusammengerafft, die letzte Kraft. Es bebt das Herz, es hebt sich die Brust. Die Faust geballt, das Blut, es kocht. Der Hass und die Wut trieb sie voran. Wir stehen zusammen, Mann für Mann. Wir wollen sie rächen, unsere Ahn. Ihr Geist führt uns an, damit wir das schaffen, wofür sie ihr Leben gaben. Wir wissen, wir müssen zu sterben bereit sein, zu retten die Heimat, die von Gott uns gegeben. Der Sturm bricht los, der Tag bricht an, wo Millionen von Männern aufstehen für den Tag der Freiheit. Drum halte zusammen, in jeder Zeit. Es gilt zu brechen, die Macht, die uns hat geführt in diese Not. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit oder Tod. Zeit für dich zu erwachen, denn sonst ist es für dich zu spät.